Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt Schwiegermütter. Sind Schwiegermütter so schlecht wie ihr Ruf? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit eurer Schwiegermutter? Welche Stories habt ihr mit ihr erlebt? Und überhaupt, wie ist das Verhältnis, euer Verhältnis zur Mutter eurer besseren Hälfte? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema Schwiegermütter, dann ruft an 0130 2911 0130 2911. Diese Nummer hat gewählt der Eckhardt und der ist 29. Hallo. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo, grüß dich. Ja, Schwiegermütter. Ja. Gutes Thema, würde ich sagen. Was hast du erlebt oder erlebst du? Meine Schwiegermutter hat meine Ehe zerstört. Aha. Erzähl mal. Ja, wir haben Ende 92 haben wir geheiratet. Ja. Meine Frau war dann einen Monat vorher noch schon bei mir. Das ging alles relativ schnell. Wie lange kanntet ihr euch vorher? Ungefähr ein halbes Jahr. Also nicht so lange, nicht so sehr lange. Nein, nein. Mhm. Und von da ab waren meine Schwiegereltern damals noch ins B, die waren also schon gegen mich. Mhm. Warum waren die gegen dich? Weil ich arbeitslos war. Du bist sicher, dass das der einzige Grund war? Das war hauptsächlich der einzige Grund. Hat man das so zu dir gesagt? Ja. Wie haben die das gesagt zu dir? Bevor ich geheiratet hatte, bin ich mit meiner Frau bei meinen Schwiegereltern ins B gewesen, damals auch ins B. Und da bin ich dann reingekommen und die erste Frage, die von meinem Schwiegervater ins B, der lautete, wie wollen sie unsere Tochter eigentlich ernähren? Da fiel mir dann erstmal nichts drauf ein. Da habe ich mir ganz frech gesagt, ich sag, wenn es nicht anders geht, gehen wir zum Sozialamt. Mhm. Und da war ich bei denen gleich unten durch. Mhm. Ich bin auch im Laufe der Zeit dann auch nie von denen unterstützt worden und nichts, obwohl das wirklich sehr reiche Leute sind. Die haben also auch... Es sind reiche Leute. Das sind reiche Leute. Ja. Die haben also auch Beziehungen zur Wirtschaft und Ähnlichem. Ja. Also es kam dann zu der Heirat mit deiner damaligen Freundin. Ja. Haben die Schwiegereltern oder insbesondere die Schwiegermutter während dieser Zeit auch intensiv versucht, gegen diese Heirat vorzugehen? Ja. Wie haben sie es gemacht? Sie haben die Lebensversicherung abgeluchst mit den Worten, die kriegst du wieder, wenn du den Mann verlassen hast. Ja. Sie haben ihr alles Mögliche versprochen, von Geld bis was weiß ich was. Mhm. Und der Härtefall, der war mal, da hat meine Schwiegermutter, meine Frau mal angerufen, da war ich da zufällig dabei. Und hat ihr einen erzählt, ja, sie würde doch einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie den Mann nicht verlassen würde. Mhm. Das hat euch aber nicht davon abgehalten zu heiraten? Ja. Und deine Frau oder deine Freundin hat auch zu dir gehalten? Erst ja. Erst ja, aber dann ist etwas passiert. Was ist dann passiert weiter? Ja, nach und nach ist ein Gesinnungswandel bei ihr passiert. Ich weiß nicht wieso, weshalb und warum. Nach einem halben Jahr fing sie schon an, ja, sie müsste mich verlassen und so weiter und so fort. Da habe ich also versucht, noch ein bisschen was zu verhindern, aber naja, nach 11 Monaten ist sie dann abgehauen. Ja, und du hast den Eindruck, dass das aufgrund des Beschusses, sage ich mal, von Seiten der Schwiegermutter oder von Seiten der Eltern passiert ist. Richtig. Wenn die nämlich mehr zu uns gehalten hätten, dann wär die heute noch bei mir, die Frau. Ja. Wer war schlimmer, die Schwiegermutter oder der Schwiegervater? Die Mutter. Vater hat sich also relativ viel im Hintergrund gehalten. Ja. Gab es denn dann während eurer Ehe so einen Knackpunkt, wo du gemerkt hast, deine Frau kippt um? Nee, das ist allmählich passiert. Allmählich, ja. Hat denn hinterher deine Frau dieses irgendwie dann auch so zugegeben, dass sie dann doch dem Druck nachgegeben hat von ihren Eltern, von der Mutter? Ja, das ist, ich meine, das ist jetzt mittlerweile schon etwas länger her. Also direkt nachgegeben hat sie es, direkt zugegeben hat sie es nicht. Mhm. Aber für dich ist das ganz klar, dass es so war und dass der Wind von der Ecke kam. Also für dich und dein Leben eine schlechte, sehr schlechte Erinnerung, schlechte Erfahrung, was Schwiegermütter, Schwiegereltern angeht. Also wie gesagt, ich kann jetzt mittlerweile nur jedem raten, wer also schon von Anfang an schon ein bisschen auf Konfrontationskurs mit den Schwiegereltern steht, der sollte, so schlimm es aber auch sich auch anhören mag, der sollte besser die Finger von den Leuten anlassen. Kann man vielleicht auch nicht so verallgemeinern. Gut, okay, aber ich habe da halt die Erfahrung gemacht besser erstmal die Eltern sich angucken, wie sind die, wie stehen die zu einem, um dann zu sagen, ja gut, den Partner nehme ich oder nehme ich halt nicht. Eckhard, danke für deinen Anruf. Okay. Ciao. Ich wünsche dir was. Dankeschön, ciao. René, 17 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Ja, guten Morgen. Ja, mein Problem ist auch folgendes. Ich habe auch, ich bin zwar nicht verheiratet. Nee, wollte ich auch noch sagen. Also wenn wir heute Abend über Schwiegermütter reden, muss das nicht immer so sein, dass man unbedingt verheiratet ist. Also ich meine damit auch so dann die Mütter der Freunde oder Freundin. Ja, richtig. Das ist in deinem Fall jetzt so. Ja, genau. Ja. Und bei mir ist das so, ich kenne meine Freundin jetzt seit anderthalb Jahren. Ja. Und gut, ja, also wo ich sie kennengelernt habe, dann hat sie mich auch ihre Eltern vorgestellt und so, ne? Ja. Gut, dann, also die Zeit, dann ging das da auch noch so. Und gut, ungefähr nach einem halben Jahr hatte sie dann Geburtstag gehabt. Und dann wollte sie, mit mir, meiner Freundin und sie halt, also wollten halt auf so ein Fest gehen. Mhm. Ne? Und naja, gut, ich konnte zu dem Tag aber nicht, weil hatte keine Lust gehabt, dahin zu gehen, weil das war sowieso so ein komisches Familienfest gewesen und die ganze Familie ist irgendwie so ganz komisch da. Also das, auf jeden Fall hatte ich da keine Lust zu gehabt und habe dann gesagt, ja, hör mal zu, ich habe gerade gar keine Lust und ich habe da keine Lust zu und so. Naja, gut, und danach ging das dann nur noch bergab in Sachen so, also mit ihrem Verhältnis damit zu mir und ihr. Und sie hat ja auch noch, nachdem du keine Lust hattest, auf das Familienfest zu gehen, ging das Verhältnis bergab zwischen dir und der Schwiegermutter. Richtig, genau. Aber nicht nur der Schwiegermutter. Sie ist einmal verheiratet, ne? Also sie hat ja auch einen Stiefvater, meine Freundin. Aha. Und der ist auch so komisch, das ich weiß nicht. Und seitdem geht das wirklich nur noch bergab. Also jetzt ist dein Verhältnis zwischen, ist das Verhältnis sehr getrübt oder kaputt fast? Kaputt kann man schon sagen. Also, alleine schon, wenn ich reinkomme. Also, ich fahre ja öfters mal dahin. Also, wenn ich reinkomme, da kommt noch nicht mal ein Hallo über die Lippen. Gar nicht. Was meinst du denn, was die Frau gegen dich hat? Konkret? Konkret hat sie gegen mich, weil, ich bin der jüngste Freund. Ich bin da 17, meine Freundin ist 18. Ja. Sie war ja damals immer so mit Großen, also so 24 aufwärts zusammen, ne? Also, du bist ihr zu jung? Ja, ich bin jetzt zu jung, weil ich A, kein Auto habe, B, noch nicht arbeiten tue, also ich fange jetzt erstmal eine Lehre an. Ja. Also auch so materielle Kisten. Ja, natürlich, auch, natürlich. Also das ist. Du kannst gar nicht groß beeindrucken. Nee, kann ich auch nicht. Ja. Also am besten wäre hier so ein Typ, der irgendwie so einen großen dicken BMW fährt, einen Slip und viel Kohle in der Tasche hat. Ja, was sagt denn deine Freundin dazu? Ja, meine Freundin findet das natürlich auch nicht gut. Also, meine Güte, sie hält zu mir. Also, das muss ich sagen. Sie hält wirklich zu mir. Also, für sie ist das ja auch eine schwierige Situation. Dann, sie lebt bei der Mutter, bei den Eltern. Ja. Und sitzt zwischen den Stühlen quasi. Richtig, genau. Naja, aber. Hast du denn den Eindruck, dass es so krass sich entwickelt allmählich, dass vielleicht sogar wirklich eure Beziehung darunter leidet oder gar in die Brüche gehen könnte? Nee, was heißt darunter leiden? Guck mal, sie ist 18 und sie kann eigentlich mehr oder weniger tun, was sie will. Mhm. Also das heißt, die Mutter kann ja nicht verbieten, mit mir zusammen zu sein. Also das geht ja wohl nicht. Haben die beiden denn Krach miteinander? Wegen dir? Ja, öfters. Also, ja, das ist so, das geht schon so los, wenn ich da bei meiner Freundin anrufe, dann geht das schon so los, dann nimmt die ab und dann sage ich, ja, hier ist René, also ist meine Freundin halt da und dann hat das gleich ein Telefon so, Ja, und dann, warte mal. Und dann geht sie dahin, ruft dann meine Freundin an und gut, dann kommt sie auch, ne? Also es gibt im Prinzip gar kein großes Gespräch mehr zwischen dir und ihr? Gar nichts. Also das ist doch, wenn ich da bin oder so. Du meinst, dass das auch gar nicht mal einrenkbar ist? Also, glaube ich nicht, Jürgen. Ja. Glaube ich wirklich nicht. Das ist wahrscheinlich die einzige Lösung, dass du darauf hoffen kannst, dass deine Freundin bald von zu Hause auszieht, eine eigene Wohnung hat und du erstmal auf Distanz bist zu der Schwiegermutter. Ja, richtig. Aber das Problem ist ja, meine Freundin ist ja auch noch in der Lehre. Ja, man hat ja auch gerade angefangen. Das heißt, zieht sich dann eine Weile noch hin. Das zieht sich noch eine längere Zeit hin. Ja. Und ich muss damit noch die ganze Zeit leben. Üble Situation, aus der ihr wahrscheinlich so gar nicht rauskommt, erstmal. Nein, das ist ja das. Womit ihr euch da irgendwie arrangieren müsst. Ja, das ist ja das Blöde. Aber schön, dass deine Freundin zu dir hält. Hm. Ja, das ist richtig. Das ist wenigstens ein Vorteil an der ganzen Geschichte, dass sie wirklich zu mir hält. Na gut, das ist noch das Wichtigste. Aber trotzdem, vielleicht tun wir ja irgendwann mal heiraten, das weiß man ja nicht. Mein Gott, ich bin anderthalb Jahre mit dir zusammen. Ja. Ne? Ja, und da müsst ihr jetzt noch keine Gedanken drüber. Ja, ach Gott, nee. Aber trotzdem, aber das kann ja alles mal so sein. Und dann habe ich da so eine Schwiegermutter vor mir, was? Ja. Und die, ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie so. René, grüß mit deiner Freundin. Ja, alles klar, Jörg. Tschüss. Okay, Jürgen? Ja. Noch ein schönes Kompliment an deiner Sendung. Das danke. Gut, ne? Vielen Dank. Okay. Tschüss, René. Ciao. Ciao. Angi oder so. 24, hallo. Guten Morgen, Jürgen. Wie sage ich es richtig? Angi. Genau. So, jetzt haben wir zwei richtig negative Geschichten gehört bezüglich Schwiegermutter. Wie ist es bei dir? Auch negativ. Richtig. Und warum zwar, ist das so mit der Schwiegermutter? Ja, ich habe bis vor 4 Tagen hatte ich eine Schwiegermutter. Ja. Und jetzt habe ich sie Gott sei Dank nicht mehr. Und ihren Sohn auch nicht mehr. Du bist nicht verheiratet gewesen? Nein, Gott sei Dank. Was ist denn da passiert bei euch? Ja, es ging los. Also wir waren in einer 6,5-jährigen Beziehung. Und es ging los vor 2,5 Jahren. Da war das Thema Zusammenziehen aktuell. Mhm. Und er hat aber vorher hat er sich von seiner Mutter 11.000 Mark für ein neues Auto geliehen. Und wie dann eben die Wohnung angestanden ist, hat sie dann zu ihrem Sohn gesagt, ja, wenn du das Geld hast, ausziehen zu können von mir, dann hast du auch das Geld, mir die 11.000 Mark sofort wiederzugeben. Mhm. Ja, der Schlusspunkt war das. 11.000 Mark, ich hatte 1.000 gerade schon. 11.000 Mark. 11.000. Mhm. Ja. Der Schlusspunkt war dieser, dass ich alleine in die Wohnung eingezogen bin. Ach du je. Und er eben nur so sporadisch gekommen ist. Und du hast das alleine auch finanziert? Ich habe es alleine finanziert, richtig. Ja. Ja, und ich muss dazu sagen, wir haben die letzten 4 Jahre eine Wochenendbeziehung geführt, weil er bei der Bundeswehr ist und nicht immer kommen konnte. Ja, und an den Wochenenden hatten wir sehr viel Zeit miteinander, und zwar Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag und Sonntagnachmittag bis Montagmorgen. Nun will ich dir mal sagen, ich kann deinen Freund, Ex-Freund, dann aber auch nicht verstehen, dass er sich da 11.000 Mark leiht für ein Auto. Dann war ihm das Auto wichtiger als eure gemeinsame Wohnung. Ja, das war ja noch nicht so aktuell mit der Wohnung. Das hat sich ja kurzfristig ergeben. Bloß, war das denn so, dass generell diese Schwiegermutter auch etwas gegen dich hatte? Nein, davor überhaupt nicht. Davor war alles okay und wir haben uns eigentlich gut verstanden. Aber es ging um dieses Zusammenziehen. Es ging um das Zusammenziehen. Da hatte sie Angst, ihren Jungen zu verlieren. Richtig, quasi. Er ist ein Einzelkind und sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Da war der Sohn 4 Jahre alt. Als dann diese Geschichte da kam mit der Wohnung, wurde das Verhältnis zwischen dir und der Frau immer gespannter. Richtig. Bist du dann überhaupt noch zu denen nach Hause gegangen? Am Anfang schon noch. Hinterher nicht mehr? Nee, das war dann so, er hat dann mit diesem Auto hat er dann einen Unfall gebaut, Totalschaden, hat sich damit überschlagen. Ja. Und hatte allerdings nur, Gott sei Dank, nur Gehirnerschütterung und ein paar Abschürfwunden. Mhm. Ich habe ihn dann aus dem Krankenhaus abgeholt, habe seine Mutter verständigt. Sie ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, ja, sie nimmt ihren Sohn jetzt mit, weil sie kann ihn doch besser pflegen wie ich. Mhm. Weil ich müsste ja am nächsten Tag in die Arbeit, wobei das kein Problem gewesen wäre, ich hätte sofort Urlaub bekommen. Aber sie kann es besser wie ich. Und er ist natürlich ohne zu murren ist er mitgegangen. Also das ist die klassische Situation, dass die Mutter die Freundin als Konkurrentin sieht. Richtig, ne? Genau. Und der, sage ich jetzt mal, Waschlappen von Freund hat das so mitgemacht. Ja, das hat dich wahrscheinlich sehr geärgert, würde mich sehr ärgern. Ja, ich habe ihn immer wieder darauf angeredet und er meinte immer nur, ja, er hat sich bisher nie mit seiner Mutter gestritten und wegen so Kleinigkeiten wird er das jetzt auch nicht tun. Ja, Kleinigkeiten ist gut, ne? Ja, in seinen Augen waren es Kleinigkeiten, für mich wieder weniger. Kann ich verstehen. Du hast dir gerade gesagt, du hattest eine Schwiegermutter und einen Freund. Was ist passiert, dass du es beendet hast? Ich habe ihn jetzt rausgeschmissen, weil eben noch weniger Zeit für mich da war und er braucht seine Freiheit, ich eng ihn ein und wie auch immer. Mhm. Und ich habe das einfach nicht mehr durchgehalten, weil ich war nervlich, war ich am Ende. Nach 6 Jahren? Nach 6,5 Jahren. Das war sicher sehr schwierig oder ist nach wie vor schwierig für dich? Ja, es hat die letzten Monate hat er schon gekriselt, also es hat immer wieder geknallt. Ist das eigentlich der einzige Sohn deiner Schwiegermutter? Ja. Also ein Einzelkind? Ja. Ein Liebling. Ein Muttersöhnchen? Genau. Würdest du so sagen? Richtig. Also total durch und durch. Meinst du, dass sie letztendlich dahin gearbeitet hat, dass ihr euch trennt? Ja. Er hat ja auch zu mir, und das hätte er normal nie gesagt, er hat zu mir einmal gesagt, du bist nicht und du hast nicht und Versager mag ich nicht. Und das sind normal nicht seine Worte. Mhm. Weil seine Mutter ist auch ziemlich materiell, wie eben von meinem Vorredner. Und Angie, dass du das überhaupt so lange ausgehalten hast, Mensch. Ja, mein Gott, ich habe mir gedacht, am Anfang ging es und die letzten 2,5 Jahre, ich habe mir immer gedacht, naja, es sind 4 Jahre, das hältst du durch. Ja. Ja, es sind 5 Jahre, das hältst du durch. Und immer so weiter und jetzt geht es einfach nicht mehr. Ich habe ihn um Erlaubnis bitten müssen, dass ich in meiner Wohnung eine Katze halten darf, die er dann mir sogar noch vorgehalten hat. Und zwar, ich habe dir ja genehmigt, eine Katze zu behalten. Also, wie du das jetzt schilderst, sei froh, dass du ihn los bist. Ja, bin ich auch. Also, es war der Hammer. Ich bin auch nie weggegangen. Ich bin immer nur daheim gesessen. Die ganze Woche habe auf den Anruf gewartet und er hat sich nie gemeldet. Hast du jetzt im Nachhinein Wut, Hass, Zorn auf die beiden? Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich denke, es ist mittlerweile schon vergangen. Mhm. Also so die richtige Wut, die war eigentlich vor einem Jahr sowas. Mhm. Da ist mein Vater ist an Krebs erkrankt und sie hat es gewusst und hat sich kein einziges Mal gemeldet bei mir. Und ich bin daraufhin auch nicht mehr zu ihr gegangen. Sie hat mich nie gefragt, ja, wie geht's deinem Vater oder so. Und er ist dann auch gestorben und da hat er auch sich nicht gemeldet und vielleicht hätte er ja sagen können, du tut mir leid. Ja, so. Obermies ist das. Obermies. Richtig. So ganz definitiv, von eurem Ende bis heute, wie viel Zeit ist vergangen? 4 Tage, also es war ein Freitag. Freitag. Am Freitagabend war es, da war er 10 Minuten da und dann musste er noch zur Mami. Und da wäre er dann länger geblieben und ist dann wieder in die Kaserne gefahren, weil er Dienst hatte übers Wochenende. Und ja, er hält es nicht für nötig, dass er vielleicht irgendwie länger hier bleibt. Deine Entscheidung steht aber jetzt wirklich unwiderruflich fest. Ich denke ja. Ich habe das jetzt oft genug mitgemacht. Er ist dann immer wieder gekommen, hat mir was vorgeweint und ich habe wieder einen Rückzieher gemacht und ich kann einfach nicht mehr. Nein, ich kann dir wirklich auch nur sagen, nach dem, was du erzählt hast, mach bloß keinen Rückzieher mehr. Nee, ich kann auch nicht. Bleib jetzt bei dieser Meinung und schieß den in den Wind. Ja. Und verarbeite das erst für dich. Wer weiß, wie lange du brauchst, dann such dir einen guten neuen Mann. Einen netten Freund. Nee, ich habe Gott sei Dank gute Freunde, die mir wirklich viel helfen. Die dich auffangen jetzt auch in der Situation. Genau. Viel, viel Glück. Alles klar. Danke. Alles Gute. Ja. Tschüss, Andi. Tschüss. Tschüss. Andreas, 18. Ja, hallo. Auch eine üble Geschichte. Nee, ich kann jetzt mal was Positives erzählen. Das ist schön. Ja, also ich hatte ein Bombenverhältnis zu meiner, also ich meine, verheiratet bin ich und war ich ja auch noch nicht. Nee, aber zu der Mutter deiner Freundin oder deines Freundes? Nee, meiner Freundin. Deiner Freundin. Ja, und da hatte ich zu der Mutter ein Bombenverhältnis, wie ich also da ins Haus gekommen bin, das war ein Ostersonntag, wurde ich auch gleich empfangen, durfte mit Kaffee trinken und alles. Und dann nach einer Weile, also ich war noch keine Stunde im Haus, hat die Mutter schon eine Flasche Sekt aufgemacht und hat mir das Du angeboten. Das ging alles furchtbar schnell. Das war verdächtig schnell, oder? Ja, das war... Und ich habe mich dann auch mit dem Vater super verstanden und mit den Geschwistern und war dann auch immer zu Hause. Und also ein guter Einstieg in die Familie. Ja, ich meine, ich war auch offen, aber ich meine, sie war noch offener. Ja. Und da habe ich dann auch im Wohnzimmer immer abends mitgesessen, wir haben Fernsehen geschaut, haben was getrunken. Mhm. Nur das Problem war, dass ich mich besser mit den Eltern verstanden habe, mit der Familie, als mit der Freundin. Aha. Und da hatten wir also immer... Auch besser mit der Mutter als mit der Freundin? Ja, mit der Mutter. Ich habe ja manchmal, ich fand die Mutter auch attraktiv, aber ich meine... Ich höre jetzt schon irgendwas. Es war also schon ein super Verhältnis, aber ich meine, geliebt habe ich ja meine Freundin. Wie alt war oder ist denn die Schwiegermutter? Wie alt ist die? Mal 42, würde ich sagen. Ja, erzähl mal weiter. Ja, und jedenfalls hatten wir da immer kleine Krisen, meine Freundin und ich, und immer Streit. Und dann habe ich mich dann runter zu den Eltern gesetzt und habe mich mit denen unterhalten, habe das mit der Mutter ausdiskutiert. Weswegen hattet ihr Krisen? Wegen irgendwelcher Sachen oder wegen dieser... Ja, weil sie hatte ganz andere Vorstellungen als ich. Sie wollte mehr mit den Freundinnen zusammen sein. Ich hatte einfach, sagen wir mal, höhere Erwartungen. Ja. Und sie war auch oft sehr launig und die Mutter hat es dann immer versucht zu regeln, hat gesagt, ja, nimm das nicht so ernst und so, sie ist halt so, bringt doch noch was. Ich meine, sie wollte mich da auch festhalten, weil ich öfters mal gesagt habe, nee, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, es war dann so, dass dann irgendwann ich also aufgegeben habe und es ihr gesagt habe, der Freundin, dass wir uns nicht mehr weitersehen, das bringt nichts, aber noch eine gute Freundschaft. Aber sie war da so uneinsichtig und hat mich dann noch nicht mehr gegrüßt und ist dann auch mit meinem besten Freund dann irgendwann zusammengekommen und es war dann nicht so toll. Ist der Kontakt dann zu dieser Familie gänzlich abgebrochen? Nee, ich meine, wenn wir uns sehen, grüßen wir uns immer noch, die Eltern, und auf irgendwelchen Festen sind wir uns auch mal begegnet und haben mal wieder Sekt getrunken, ist die Mutter wiedergekommen und der Vater ist dann auch dabei. Mhm. Ich meine, es ist ganz toll, nur eben eine dumme Situation, wenn man sich mit den Schwiegereltern ja. besser versteht als mit der Freundin. Ja, das ist, birgt gewisse Schwierigkeiten in sich. Jetzt, Andreas, Hand aufs Herz. War das vielleicht doch latent so ein bisschen verknallt sein bei dir in diese Schwiegermutter? Ja, ich meine, gut, ich fand sie attraktiv, ja, ich gebe das zu, aber ich glaube vielleicht mehr in die Familie. Ich fand das Familienleben so angenehm. Und wenn du das ganz kritisch betrachtest im Nachhinein, war diese Mutter vielleicht verknallt in dich? Ich meine, sie hat mich gern gesehen, sie hat mich auch gern gegrüßt und wir hatten uns auch von der Fastnacht gekannt und sie hat mich auch gern für ihre Tochter gern als Freund gesehen. Mhm. Aber ich könnte es jetzt nicht sagen. Man weiß es nicht, es kann sein, dass sowas in der Luft lag. Ne? Ja, könnte sein. Hätte sein können, ja. Ja. Aber es ist dann nicht weiter, hat sich nicht weiterentwickelt. Du wärst ja nicht der erste Fall, wo sowas stattgefunden hat oder hätte. Ach nee. Da kenne ich auch schon so Geschichten, dass die Jungs sich dann in die Mütter verliebt haben und da dann die Verhältnisse entstanden sind, hatte ich in dieser Sendung auch schon einige Fälle. Aha. Das ist dann super kompliziert, ne? Ja, natürlich. Ich meine, ich seh die Frau auch noch gern. Und, aber ich meine, wenn die Tochter dann neben dran sitzt und wegschaut, ne, ja. und mich nicht mehr sehen will, das ist schon ein bisschen blöd. Also kurz und gut, auf jeden Fall eine angenehme Erfahrung mit Schwiegereltern und Schwiegermütter mit einer Schwiegermutter in Spee. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Andreas, danke für den Anruf. Okay, ich tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, falls ihr zugeschaltet haben solltet, gerade eben erst, unser Thema heute Nacht heißt Schwiegermütter. Und meine Frage an euch ist, welche Erfahrungen und Erlebnisse habt ihr mit eurer Schwiegermutter schon gemacht oder gesammelt, wobei ihr nicht unbedingt verheiratet sein müsst. Wir benutzen diesen Begriff jetzt mal so ganz allgemein, Schwiegermütter. 0130 2911, so erreicht ihr uns hier im Studio, 0130 2911. Und weiter geht es mit Lukas, 23 Jahre. Ja, hallo. Morgen, Lukas. Morgen, Jürgen. Du, ich stecke in einer ziemlich ausweglosen Situation, möchte ich mal sagen. Im Moment. Ja. Es ist also so, dass ich jetzt ungefähr seit 5 Jahren mit meiner Freundin zusammen bin. Ja. Und also im Gegensatz zu meinem Vorgänger gerade ist es also wirklich genau andersrum. Ich verstehe mich super mit meiner Freundin und mit meinen Schwiegereltern, also angehenden Schwiegereltern, möchte ich mal sagen, verstehe ich mich überhaupt nicht. Wo liegen die Probleme? Ja, wo liegen die Probleme? Ich würde sagen, das liegt allein daran, dass ich mit denen einfach nicht auskomme. Also das ist irgendwie nicht meine Wellenlinie, würde ich sagen. War das immer schon so? In all den Jahren? Ja. Ja? Doch, in all den Jahren. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sich da irgendwie so eine Aversion mir gegenüber entwickelt hat bei denen. Ne? Ja, also... Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich sage immer wieder, dass es vielleicht daran liegt, dass ich im sozialen Bereich tätig bin. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Erzieher. Ja. Und die also Eltern von meiner Freundin, die also legen, glaube ich, mehr Wert so auf materielle Dinge, so Berufe, die mehr so im handwerklichen Bereich liegen. Ja. Und ich denke mal, dass das auch wohl das ist ein Punkt. Ein Problem ist. Dass denen dein Job nicht gefällt. Ja. Aber ja, das Schwerwiegendste, was da also wirklich mal passiert war, dass ich mit meiner Freundin am also ganz normal mal so in der Stadt gewesen bin und dann, dass wir ihre Cousine getroffen hatten, ne? Mhm. Und wir hatten uns kurz mit ihr unterhalten gehabt und hatten auch keine Lust weiter mit ihr zu reden. Mhm. Also das war bei mir so, das war bei meiner Freundin auch so. Und da sind wir dann halt, haben halt kurzerhand so gesagt, ja, bis zum nächsten Mal, und die sind halt weitergegangen, die sind weitergegangen. Ja. Und das hatte die Schwiegermutter dann halt nachher rausgekriegt, dass wir so kurz abgewesen waren. Mhm. Naja, und als wir dann halt bei ihr wieder zu Hause waren, da fing die Schwiegermutter dann halt an, da rum zu greifen und sagte, wir konnten wieder so kurz ab sein, wir hätten uns da wenigstens mit unterhalten können, hätten noch weiter mit denen durch die Stadt gehen können. Mhm. Und hatte sie, also die Schwiegermutter hatte erstmal überwiegend nur meine Freundin halt angeschrien, das war auch schon recht laut. Mhm. Naja, und dann kam es doch ja so weit, dass sie dann auch anfing, mich anzuschreien. Ja. Mhm. Und das habe ich mir in dem Moment halt nicht gefallen lassen und habe dann halt zu ihr auch genau in dem gleichen lauten Ton gesagt, hören Sie mal, wenn Sie mit mir so reden wollen, dann reden Sie bitte vernünftig und normal mit mir und brauchen Sie mich nicht so anzuschreien. Ne? Mhm. Naja, und in dem Moment kam dann halt der Schwiegervater kurz um die Ecke und sagt, ach komm, raus. Mhm. Ja, und dann... Bist du rausgeflogen? Bin ich rausgeflogen, ja. Und hast Hausverbot? Da hatte ich Hausverbot, ja. Bis heute? Nee, bis heute nicht. Das ist also ungefähr jetzt schon, also ich würde sagen, 2,5 Jahre her. Mhm. Naja, da hatte ich dann aber auch meinen Stolz. Hab mir gesagt, also ich habe da nichts falsch gemacht. Wenn jemand mich anschreien zu müssen, ich kann genauso zurückschreien. Mhm. Wenn sie mich dann rausschmeißen. Ja, da habe ich halt zu meiner Freundin gesagt, du, wenn sich da irgendwie was entwickeln soll, dann müssen die den nächsten Schritt machen, nicht ich. Mhm. Und haben sie es gemacht? Nee, haben sie nicht gemacht. Ja, und das hat sich halt ein ganzes Jahr gehalten. Also ich habe mich da ein ganzes Jahr nicht mehr bewegt. Und wie hat sich das denn doch wieder ein bisschen angenähert, dass du da hingehst? Ja, okay, das hat sich im Laufe des Jahres dann, also das hat sich also so abgespielt, dass ich immer, wenn ich sie abholen wollte, bin ich vor meinem Haus vorgefahren. Mhm. Ich hatte vorher angerufen, du, ich komme vorbei, dann war ich vorm Haus, habe eben vielleicht kurz gehupt, aber ich habe das Grundstück nicht betreten. Ne? Mhm. Naja, und die Eltern haben halt keinen Schritt, sind mir entgegengekommen. Ja, und im Laufe des Jahres dann ist es halt mal gewesen, dass der Vater vielleicht mal Geburtstag hatte oder die Mutter mal Geburtstag, mhm. und dann habe ich halt gesagt, okay, komm, sie leitet ja auch darunter, meine Freundin. Mhm. Also hast du es dann für deine Freundin getan? Hast du den ersten Schritt gemacht? Ja, also ich bin dann da wieder reingekommen, dann war es halt erstmal so stille, man hat nicht viel miteinander gesagt, aber es hat sich halt wieder so entwickelt. Ja, mein Problem ist eben jetzt an der ganzen Sache, dass ich wirklich meine, dass es wohl, also wirklich die Freundin ist, und die Frau, wo fürs Leben. Ne? Ja. Wir sind jetzt 5 Jahre zusammen, ja. aber ich komme einfach nicht mit den Eltern klar. Mhm. Hält denn deine Freundin rigoros zu dir? Ja, also sie wägt doch immer ab, mhm. würde ich sagen. Sie ist mhm. mal auf meiner Seite, aber wenn sie halt meint, ja, ihre Eltern haben da und da recht, mhm. das ist dann, ja, da steht sie halt auch zu ihren Eltern. Ne? Unser Problem ist eben, wenn wir so über unsere Zukunft reden, wir wissen, wir möchten beide gerne mal heiraten. Mhm. Und ich sage ja auch, ja, ich möchte auch gerne heiraten, aber ich komme einfach nicht mit deinen Eltern klar. Akzeptiert sie das denn so? Sieht sie das auch so, dass das nicht funktioniert? Ja, das sieht sie auch. Mhm. Ja, das Problem ja, ist dann eben halt, ich denke mal, wenn wir dann mal geheiratet haben oder heiraten sollten, das würde halt, okay, ich werde die Eltern auch mal einladen, wenn mhm. wir irgendwelche mhm. Feiern haben oder was. Aber ich werde nie irgendwie mit denen vernünftig reden ja, können. Ja. Die haben mir zum Beispiel in den ganzen 5 Jahren noch nie das Du angeboten. Ja, ne? ja. Also da gibt es keine hoffnungsvolle Perspektive, dass du denkst, das könnte sich irgendwie doch noch aufweichen oder ja. annähern. Das finde ich schade. Wahrscheinlich wird sich die Sache ein bisschen schon mal entspannen, wenn deine Freundin aus dem Elternhaus raus ist, ne? Ja, das könnte sich in nächster ja. Zukunft auch. Ja, ja das Problem ist nur dann eben, wenn man dann, ja, ich meine, das sind nicht die häufigsten Situationen, aber bei solchen Feiern halt, ne? Mhm. Zum Beispiel schon allein vielleicht bei der Hochzeitsfeier. Ist klar, ist völlig klar. Nur musst du dann für dich abwägen, was dir wichtiger ist, die Harmoniesoße da in der Familie oder die Frau, deine Freundin. Und es hört sich ja so an, dass du die Frau wirklich sehr liebst und dass ja. ihr gut miteinander klarkommt. Doch, und dann werdet ihr oder wirst du wahrscheinlich diese Kröte schlucken müssen. Mhm. Es sei denn, dass sich da vielleicht im Laufe der Zeit, ich meine, manchmal geschehen ja noch Zeichen und Wunder, dass es da vielleicht doch auch noch eine Annäherung gibt. Aber wie du das jetzt geschildert hast, klingt das nicht gut. Nee. Das heißt, abfinden erstmal mit der kaputten Situation. Ja. Was willst du machen? Wenn du die Frau liebst, dann nimm bloß die Frau und lass dir nicht noch die Liebe kaputt machen durch diese Eltern. Ja, das ist es ja wirklich. Ja. Ne? Mit ihr komme ich wirklich gut aus und das ist wirklich nach 5 Jahren immer noch so, dass wir sagen, wir gehören wirklich zusammen. Meinst du denn auch, das Thema heute Nacht ist ja Schwiegermütter, dass da die Mutter der hauptbohrende Faktor ist? Ne, das glaube ich nicht unbedingt. Das ist gleich verteilt. Ne, das ist glaube ich wohl eher der Schwiegervater, ja, aber sie zieht halt mit, ne? Ja. Ich wünsche euch für eure Liebe, Lukas, alles Gute. Und ja. dass die nicht zermürbt wird von sowas. Ja, ich denke mal, es hilft auch schon mal, wenn man drüber gesprochen hat. Ja. Alles Gute und schönen Gruß okay. an die Freundin. Danke. Tschüss, toll. Tschüss. Anne, auch 23, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mal sagen, also bei mir ist es eher der Schwiegervater. Ja. Ne? Was macht er? Furchtbarer Mann ist es. Also bei mir ist es so, ich bin seit 2 Jahren verheiratet mhm. und insgesamt schon 4 Jahre alt mit meinem Mann zusammen. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich habe am Anfang mit meinem Mann in dem Haus von den Schwiegereltern gewohnt. Ja. Ne? Und ich muss dazu sagen, mein Mann ist also 14 Jahre älter wie ich. Ja. Und er hat also unheimlich Probleme damit, weil ich ja jünger bin. Und er meint halt, dass es ja sowieso nichts geben kann und so. Ne? Und er ist halt grundsätzlich dagegen, egal was ich mache. Ne? Er hat an allem was auszusetzen, er spioniert uns hinterher, wir dürfen nichts alleine machen, ne? Der Schwiegervater? Ja, ja, mhm. also ist ganz schlimm, ne? Wenn wir in Urlaub, wir wollten nach Frankreich fahren, in Urlaub und so, ne? Da hat er immer seine Hände im Spiel und alles und er sagte, wir dürfen das nicht und wir dürfen nur dahin gehen, wo er das sagt, ne? Ihr habt zuerst dann im Haus der Schwiegereltern gewohnt. Ja, ja. Und dann eskaliert es irgendwie, dass ihr ausgezogen seid. Ja, also das war kein Zustand, das war ganz furchtbar. Habt ihr richtigen Streit, Zoff gehabt? Ja, ja, also immer noch, also das war's nicht, ich habe das halt irgendwann nicht mehr ausgehalten. Also so schlimm, dass ihr gar nicht mehr miteinander redet? Ja, ja, also ich jetzt hier mehr, mein Mann nicht, ne? Mhm. Aber mir ist es halt so, das war halt so, dass ich das am Schluss halt nicht mehr ausgehalten habe und gesagt habe, ich suche mir eine eigene Wohnung, wo mein Mann dann, also mein damaliger Freund, sage ich jetzt mal, dann gesagt hat, er wollte mit mir ausziehen, gell? Und da war dann auch das Theater, ne? Weil wenn es mich nicht gäbe und so, ne, dann wäre er ja jetzt noch daheim und... Du nimmst uns unseren Jungen weg. Ja, genau, so auf die Art, ne? Ja. Also es war ganz schlimm, ne? Und dann haben wir uns jetzt eine eigene Wohnung geholt und... Ja. Jetzt kommt er wirklich jeden Abend, kommt er vorbei, gell, guckt, ob wir daheim sind oder ob wir fort sind, gell. Der Schwiegervater kommt zu euch? Ja, ja, es ist ganz schlimm. Und du lässt ihn auch rein? Nee, aber er hat einen Schlüssel, das ist das Problem. Ich habe dann Schloss ausgetauscht, ne, er geht dann zum Vermieter hoch und sagt, er braucht den Schlüssel. Den kriegt er doch nicht. Ja, ja, nee, also es ist ganz schlimm. Nee, mein Vermieter und mein Schwiegervater, die kennen sich gut. Ach du Jemine. Das ist ganz schlimm, ne. Also dann kommt er, obwohl du das gar nicht willst, in eure Wohnung rein und spioniert da rum. Ja, ja. Was sagt denn dein Mann dazu? Ja, er hat äußersten Respekt, sage ich jetzt mal, vor seinem Vater. Ne? Er hat also auch eine schlimme Kindheit gehabt durch ihn und so. Und es ist also ganz schlimm gewesen. Ne? Er hat eine schlimme Kindheit gehabt und hat trotzdem Respekt für den Vater. Ja, ja. Also der Vater übt unheimlichen Druck auf ihn aus. Mhm. Ne? Also das ist ganz... Also er ist, würde das nie fertig kriegen, den Vater aus eurer Wohnung rauszuschmeißen. Nee, ich weiß nicht. Er ist da irgendwie... Ne? Ja, Mensch, was machst du denn, wenn der dann plötzlich da in der Wohnung steht? Ja, ich lasse mir das halt nicht gefallen, ne? Ich mache halt meinen Mund auf und so. Dann ist immer Schreierei da. Ja, ja, ne? Und deswegen ist halt das auch noch der Auslöser, ne? Weil er das natürlich nicht versteht, dass ich mich da dagegen wehre, ne? Mhm. Da bin ich natürlich der Sündenbock, ne? Ja, und die Schwiegermutter hält sich da relativ raus? Ja, ja, also die Mutter geht einigermaßen, will ich jetzt mal sagen, ne? Sie hält also schon ziemlich zu mir, ne? Die hält sogar zu dir? Ja, ja, also, und die haben halt natürlich halt auch miteinander immer dann Krach und alles, gell? Mhm. Das ist doch dann eine permanent Belastung eurer Ehe auch. Ja, natürlich. Hast du Angst, dass die Ehe kaputt geht? Ja, es ist mit Sicherheit ein Faktor, ne? Mhm. Der dagegen spricht. Ja. Ich meine, es war auch damals, wo wir dann geheiratet haben und so, da war dann auch Theater, ne? Wir sind dann nach Las Vegas im Urlaub und haben da drüben dann heimlich geheiratet, ne? Ja, ja. Und es ist also ganz furchtbar, ne? Und also wenn deine Schwiegermutter mehr oder weniger auf eurer Seite steht, es gelingt euch dann zu dritt auch nicht, auf ihn einzuwirken? Nee, er ist vollkommen zu und... Ja, ich würde sagen, er ist auch Alkoholiker und so, gell? Mhm. Und er trinkt also furchtbar und er wird total aggressiv und rastet aus, gell? Hast du auch Angst vor ihm manchmal? Na, ich jetzt nicht, nee, weil... Nee, das nicht, aber... Also antun wird er dir nichts und dich schlagen oder sowas? Nee, das nicht, nee. Mhm. Und letztes Jahr habe ich dann ein Kind gekriegt und so und da hat er dann auch gemeint, ja, ich sollte das Kind doch ihnen geben, ne? Sie würden das dann erziehen und so, weil ich wäre ja eh zu jung, ich wäre da überhaupt nicht in der Lage und so, ne? Mensch, Anne, wie soll das weitergehen? Ja, das weiß ich auch nicht. Wie soll das weitergehen? Übst du denn auch Druck auf deinen Mann aus, dass du sagst, hier, es geht nicht mehr so, tu was? Ja, ich meine, ich habe damit natürlich große Probleme mit ihm dadurch, ne? Mhm. Das ist ganz klar, aber ich weiß nicht, er kann es irgendwie nicht, er schafft es nicht, seinen Mund aufzumachen gegen seinen Vater, ne? Mensch, der ist 14 Jahre älter als du, ja, der ist 37. Ja. Mhm. Und der kriegt es nicht gebacken, da mal auf den Tisch zu hauen. Und seine eigene Familie, sprich dich und euer Kind, zu schützen? Naja, also bei jedem, aber bei seinem Vater nicht, ne? Mhm. Das ist also ganz arg. Ich weiß auch nicht. Ich meine, die Beziehung leidet natürlich darunter, ne? Mhm. Was meinst du, wie du dich weiter verhalten sollst und wirst? Ich weiß auch nicht. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt, dass ich halt mal zum Anwalt gehe oder so, ne? Dass ich da halt irgendwie mich da mal erkundige, was man da machen kann und so, gell? Weil ja, was willst du beim Anwalt? Also ich halt mal eine Erkundigung, weil ich wollte ihn auch schon anzeigen und so wegen Hausfriedensbruch. Ja gut, und so. Aber wenn dein Mann nicht mitzieht, ja, das ist das Problem. Dann wird das ja noch komplizierter alles. Mhm. Also das A und O ist ja natürlich, wäre natürlich, den Mann auf deine Seite zu kriegen, ne? Und dass ihr gemeinsam was macht. Mhm. Ja, er macht's nicht. Ich habe da also wirklich oft mit ihm schon geredet und... Anne, es gibt ja in allen Orten so etwas wie Ehe- und Familienberatungen. Mhm. Hast du mal überlegt, dahin zu gehen? Weil das Problem scheint ja nur auch in eurer Ehe zu liegen. Ja, ich sag mal, wenn oder der... An dem, nicht in eurer Ehe, sondern auch an deinem Mann, bei deinem Mann. Mhm. Ich sag mal auch so, wenn der Vater irgendwie was sagt, er er macht alles, was er sagt, gell? Mhm. Also da hört er auf mich auch gar nicht. Insofern wäre es interessant oder vielleicht auch sehr hilfreich für euch, wenn da eine dritte Person wäre, die sich mit dieser Sache auch auseinandersetzt und mit euch beiden mal redet darüber. Mhm. Willst du vielleicht mal ein paar Worte mit unserem Psychologen noch reden? Dann kann der dir eine Adresse oder ein paar Anschriften geben. Ja, das wäre vielleicht wo nett. Man da hingeht, in deiner Gegend. Mhm. Ja, sollen wir mal so verbleiben. Mhm. Bleib am Telefon, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Anne, ciao. Tschüss. So, jetzt haben wir 1 Uhr, 35, 18 Sekunden. Das heißt, wir machen jetzt ganz schnell eine Pause. Jetzt haben wir 1.36 Uhr und 20 Sekunden und wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR. Heute Nacht heißt unser Thema Schwiegereltern, Schwiegermütter, hauptsächlich Schwiegermütter. Welche Erfahrungen habt ihr mit eurer Schwiegermutter gemacht? Welche guten oder schlechten Erfahrungen? 0 130 29 11 und jetzt ist am Telefon der Manfred 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Manfred. Gute Erfahrungen oder schlechte? Momentan noch keine oder wenige. Aha. Ja. Was heißt das? Ja, also ich bin seit 4 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich bin aus der Schule. Ja. Und es geht also um die Mutter meines Freundes, beziehungsweise seine Eltern halt. Und also Jörg, heißt mein Freund, ist halt früher aus dem Elternhaus raus, ins Internat, hat dort Abi gemacht, studiert etc. Dein Freund, ich habe das nicht verstanden. Genau, ja. Mein Freund, ja. Und seine Eltern wissen zwar von relativ frühzeitig schon, dass er also homosexuell ist, mhm, und haben das also auch toleriert, aber weniger akzeptiert. Und sie wissen also auch von meiner Existenz, das ging also auch die ersten 1-2 Jahre, wurde das so hingenommen. Und nun ist der Fall gegeben, sie tauen also langsam auf. Dahingehend, also letztes Jahr ist er jetzt nach England rübergegangen, das heißt, wir haben die Wohnung aufgelöst und haben einige Sachen zu seinen Eltern nach zum Elternhaus gebracht. Mhm. Und eine witzige Begebenheit, also sein Vater zum Beispiel sah sich genötigt, mir ganz einfach halt aus dem Geld zu stecken, die Mutter mir so ein kleines Esspaketchen zusammengepackt und also wirklich sehr nett und mhm, Jörg hat das Ganze wieder einfach mal als etwas Spießiges hingestellt, nach dem Motto, ja, wegen, ja, jetzt kommt er doch. Und er lehnt also, er ist kein Familienmensch und lebt praktisch solche, ja, emotional belasteten Geschehnisse halt schon eher ab. Er blockt ab von der Familienseite. Ja. Und ich finde also seine Eltern recht sympathisch und seine Mutter also auch. Und ich möchte jetzt keine innige Busenfreundschaft mit den beiden haben, aber ich denke mal, so einen wirklichen Kontakt, mhm, der von meiner Seite sehr ehrlich gewünscht wird, den hätte ich schon ganz gerne. Aber mhm, ich glaube und ich denke auch und ich weiß auch, dass der Jörg eben das nicht so gerne hätte. Also hier ist das Problem nicht die Schwiegermutter, sondern dein Freund. Ja. Ne? Weil er das irgendwie nicht möchte oder unterbindet. Wie gesagt, er ist halt kein Familienmensch. Ja. Er hat gesehen, also gesagt, er hat auch kein besonderes Bedürfnis unbedingt jetzt so von meiner, gut, mein Vater ist tot, also von meiner Mutter unbedingt als den Schwiegersohn akzeptiert zu werden. Ja. Aber ich möchte nicht, ich weiß halt auch nicht, in welcher Lage ich jetzt auf der einen Seite soll ich jetzt seinen Wunsch respektieren, sagen, ist gut, er möchte keine engere familiäre Bindung haben. Mhm. Er mag seine Eltern mit Sicherheit, aber er passiert ja sehr spießig und er denkt, nach 2 Stunden geht ihm das Gesprächsthema mit ihnen aus. Mhm. Und solche Feste wie Geburtstag oder Weihnachten sind ein ganzer Horror für ihn, weil er wirklich die Stunden zählt, bis er wieder von zu Hause wegkommt. Mhm. Mit seinen Brüdern, die er hat und die auch verheiratet sind, ist es ein wirklich sehr angenehmes Verhältnis und also seine ganze Familie, die wissen, dass wir zusammen sind und es ist erreichend ein sehr, sehr netter Umgang. Und von daher wundert mich ganz einfach, ich weiß nicht, auf der einen Seite hätte ich ganz gerne diesen etwas, ja, schon höflichen Kontakt mit den Eltern, auf der anderen Seite. Ich meine, das ist ja schon eine tolle Sache und ist bei Schwulen ja nun auch leider Gottes nicht alltäglich. Ja, das stimmt. Ne? Dass man von den Eltern da so dann auch ganz normal aufgenommen wird. Mhm. Ne? Aber ist natürlich eine schwierige Situation, wenn dein Freund das nicht will, dann kannst du ihm das ja auch nicht aufzwängen. Ne? Ist das nur die Frage, ob ich das mit der Frau was, wie ich das in Kontakt halten kann? Ich meine, ich von meiner Person als eigenständiger Manfred sage ich, gut, ich schreibe jetzt die Weihnachtskarte oder die Geburtstagskarte. Ja, hast du das mit deinem Freund mal besprochen? Ob er da was gegen hat? Er möchte halt, dass der Kontakt halt individuell erlebt ist, seit letztes Jahr September im Ausland und ich gehe jetzt im Oktober folge ich ihm also nach, weil wir gemerkt haben, das war ein Jahr. Ist halt mir so. Ja, okay, habe ich verstanden. Aber hat er denn auch was dagegen, wenn du beispielsweise ab und zu da mal eine Karte hinschreibst? Also wenn die Initiative von dir ausgeht, wo er gar nicht viel mit zu tun hat? Er mag das also nicht. Er mag das alles nicht. Würde er das dir fast verübeln oder das blöd finden, wenn du das machst? Eher blöd finden, ja. Also macht zum Beispiel also auch, was ich etwas, also schon diesen sehr schönen Zug finde, er macht zum Beispiel teilweise auch lustig über die Post, die er von seinen Eltern bekommt. Mhm. Nein, genau, guck mal, deine Schreibfehler sowas. Nicht? Mhm. Also es ist hier wirklich gut gemeint und herzlich gemeint und ich denke, man freut sich darüber. Oder wenn Grüße an mich ausgerichtet werden. Am Anfang war er sehr baff, aber momentan denke ich, was wollen die von dir? Mhm. Ich nehme es einfach als gegeben hin und von daher gesehen. Ja. Also ich denke, auf der einen Seite muss man das respektieren, wenn dein Freund da keine engen Verbindungen haben will. Einerseits. Andererseits finde ich es ein bisschen schon sehr übertrieben von ihm, dass er dir quasi auch dazwischen funkt, wenn du so ein bisschen einen netten, höflichen Kontakt mit den Eltern pflegen möchtest. Ich finde das sehr nett und finde es auch toll, wenn du das möchtest und wenn die Eltern das auch machen. Insofern denke ich, dass so ein Kompromiss eigentlich möglich sein sollte zwischen dir und deinem Freund, dass er sagt, okay, wenn du das willst, kannst du es ja machen. Mein Ding ist es nicht. Wahrscheinlich vermute ich aber auch, dass da ganz viel im Argen liegt, ne, zwischen deinem Freund und den Eltern und dass das darauf begründet ist auch. Also es war wohl so damals bei seinem Coming Out, das recht früh geschah mit 15, müssen die Eltern wohl ziemlich massiv reagiert haben. Mhm. Und von daher gesehen, weil es auch lange gesagt ist, war zwar toleriert, aber nicht akzeptiert. Mhm. Aber das ist heute ja alles anders, ne? Das ist heute anders, etwas geworden. Ja. Vielleicht solltest du auch vielleicht mal ein bisschen eingehender mit deinem Freund über diese ganze Elternstory reden. Vielleicht, dass du da auch etwas aus ihm rausholst oder dass du einwirken kannst auf ihn oder vielleicht ihn auch überzeugen kannst. Mhm. Denke ich mal. Wenn dir auch sehr viel daran liegt, dass du es erstmal über deinen Freund versuchst. Ich finde es ganz einfach normal und recht nett, ganz einfach den Umgang zu pflegen. Ganz einfach. Ja, klar, so. Ja. Also ich würde da ein bisschen mehr noch an meinen Freund rangehen, um das auch rauszukriegen, was da los ist. Um das zu verstehen oder vielleicht kann man das sogar gemeinsam irgendwie aufarbeiten. Manfred, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Fred, 35, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hi. Ja, ich muss auch wie dein erster Redner sagen, meine Ex-Schwiegermutter hat meine Ehe kaputt gemacht. Was ist da geschehen? Ja, was ist da geschehen? Wir haben, also ich bin aus der ehemaligen DDR. Ja. So, und ich habe... Ja, zu DDR-Zeiten zweimal wegen politischer Vergehen lange Zeit im Gefängnis gesessen. Mhm. So, und habe meine Frau kennengelernt, oder meine Ex-Frau, muss ich ja sagen, kennengelernt 1988. Mhm. So, und ja, meine Schwiegereltern waren alle beide in der SED. Mhm. Mhm. Und damit waren Konflikte vorprogrammiert. Mhm. Also so. Du hast dich da auch schon relativ offen als Oppositioneller gegeben, oder wie kam das? Ja. Also als Kritischer zumindest, was das System angeht. Ja, sowohl Kritiker als eben auch als Oppositioneller, kann man schon sagen. Warst du irgendwie organisiert, kirchlich zum Beispiel? Nein, kirchlich nicht. Ich habe die ganzen Organisationen von den Pioniere über die FDJ und so weiter, das habe ich alles mitgemacht. Ich bin eigentlich erst aufgewacht, als ich in die Lehre kam, weil ich habe im Seehafen gelernt und da habe ich genau gesehen, was reinging und was rausging und was auf dem Ladentisch gab. Mhm. Na? So, das gab alles, wenn man die nötigen Beziehungen hat und das hat mir irgendwo nicht gepasst. Mhm. Und ich bin von jeher ein Mensch, der sagt, was er denkt. Mhm. So, und das hat natürlich dem Staat nicht gepasst, aber gut. Und das hat natürlich meinen Schwiegereltern nun wiederum nicht gepasst, weil die waren nicht hundertprozentig, die waren dreihundertprozentig. Mhm. So, muss ich dazu sagen, meine Ex-Frau war auch schon mal verheiratet und na, die Ehe ist auch an meinen Schwiegereltern gescheitert. Ne? Mhm. So. Warst du denn während du verheiratet warst, in politischer Haft auch? Nein. Nein. Das war davor. Ah ja, das war davor. Ja, ich habe aber relativ früh eben gesagt, das war glaube ich beim dritten oder vierten Zusammentreffen, habe ich denen gesagt, was los ist, und damit sie das von mir erfahren und nicht irgendwie um 10.000 Ecken von anderen dann rausgekommen wärst du oder so. War wahrscheinlich für die, wenn das so 300-prozentige waren, erstmal ein Schock, ne? Ja, natürlich. Was hat deine Frau damals, Freundin, dazu gesagt? Meine Freundin hat eigentlich zu mir gehalten. Mhm. Sie ist ja wegen mir, sie war übrigens bei, wo wir uns kennengelernt haben, auch in der Partei, ist aber dann wegen mir rausgeflogen. Aha, ja. Ja. So, das hat sie überhaupt nicht gestört. Sie ist in der Wendezeit zwar rehabilitiert worden, aber gut, das hat sie alles nicht mehr interessiert. Ja. Also, es kam dann zu der Heirat. Ja, obwohl, 89. Ja, obwohl deine Schwiegereltern Bescheid wussten, dass du mit dem System nicht viel am Hut hast und sie 100 und so weiter SEWler waren. Wie haben sie dann deine Ehe kaputt gemacht, eure Ehe? Ganz einfach, indem sie immer wieder, auf meine Frau eingeredet haben, indem sie rumgestänkert haben. So, dann kam 1990 unser Kind zur Welt. Und damit gingen die Probleme. Also grundsätzlich haben wir sowieso alles verkehrt gemacht. Sie haben ständig in meiner Ehe rumgewühlt, und wenn ich was gesagt hatte, war das natürlich auch wieder verkehrt. Und sie blieben nach der Wende auch 300-prozentig? Mein Schwiegervater ja, meine Schwiegermutter, möchte ich sagen, die hat sich gewendet. Ja, die hat sich gewendet, aber auf jeden Fall die Missgunst dir gegenüber, die blieb. Ja, die blieb. Aha, ja. Und zum Knall kam es dann 1991, als ich meinen Schwiegereltern zu verstehen gab, dass ich nach Einsicht in meine Akten rausbekommen habe, dass auch die beiden mich bespitzelt haben. Und da gab es natürlich dann den Knall. Ja. Sie haben natürlich alles abgestritten, obwohl ich eindeutig die Beweise auf der Hand hatte. Ja. Ne? Und da gab es dann den Knall und da gab es dann auch den ersten Zoff zwischen mir und meiner Ex-Frau. Aber gerade da hätte sie doch noch mehr zu dir halten müssen. Nee, da hat sie sich dann immer mehr in Richtung ihrer Eltern bewegt. Aber wie ist das zu verstehen, wenn es quasi schwarz auf weiß sogar da steht? Ja, man kriegt ja die Akten nicht mit in die Hand. Mhm. Ach so, ja, klar. So, und nur bei einem Gerichtsverfahren kann die als Beweismittel hinzugezogen werden, aber man kriegt die Akten auch nicht Kopien oder so. Das heißt, sie hat dir gar nicht so richtig geglaubt, deine Frau. Weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie angefangen hat, sehr stark zu trinken. Mhm. Und dass daran letztendlich auch unsere Ehe kaputt gegangen ist. Ja. Und ja, das Kind auch so ziemlich. Was heißt das? Ja, na, ich habe das alleinige Sorgerecht für das Kind. Und jetzt ist es so, das Kind hing sehr an ihrer Mutter auch. Mhm. Und gerichtlicherseits ist ihr jetzt das Umgangsrecht entzogen worden und das ist nun natürlich nicht besonders gut, ne? Wie alt ist das Kind denn? Das Kind ist jetzt mittlerweile 5. Ja. Na? Ja, da kriegt die schon eine ganze Menge mit. Ja. Mädchen ist das. Mädchen, ja. Mhm. So, und das Problem liegt eben auch daran, sie geht gerne zu ihrer Mutter, aber das Kind wird, wenn sie bei ihrer Mutter war, immer zu den Großeltern abgeschoben. Mhm. Und da geht sie nun nicht gerade besonders gut hin. Von ihrem Opa hält sie zwar viel, aber von ihrer Oma nur überhaupt nicht. Mhm. Weil sie muss still auf dem Stuhl sitzen. Mhm. Das war allerdings vorher auch schon. Ja, nichts anfassen, es könnte eventuell was kaputt gehen. Ja. Ne? Und also ist das bei dir eine ganz tragische Verwicklung? Einmal wegen dieser politischen Geschichten in der Ferne und dann schwappte das auch noch um und über in persönliche Antipathien. Naja, und alles ist dann den Bach runtergegangen. Naja, ich meine, ich bin ja seit 2,5 Jahren hatte ich Hausverbot. Ich bin von meiner Ex-Schwiegermutter mit dem Regenschirm verdroschen worden. Mhm. Und also wie gesagt, also... Eine ganz üble Schwiegermuttergeschichte. Ja. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte der erste Redner bei dir schon gesagt, wirklich, wenn jemand mit seinen Schwiegereltern nicht klarkommt, soll er wirklich die Finger auch von der Partnerin. Das ist auch deine Erfahrung und würdest du so auch weitergeben? Ja. Und dessen, was du erlebt hast? Ja, auf alle Fälle. Auch wenn es für dich schwer ist im Moment mit dem Kind, könnte ich mir vorstellen, wünsche ich dir toi toi toi und viel Kraft, Fred. Oh ja, danke. Tschüss. Tschüss. Bye. Bye. Daniel, 28. Ja, hallo. Hallo Daniel. Ja, servus. Ja, ich habe auch ein Problem. Das heißt, dass ich liebe meine Schwiegermutter mit Fragezeichen. Du liebst deine Schwiegermutter? Mit Fragezeichen. Mit Fragezeichen. Ja. Was heißt denn lieben? Ja, das heißt nicht lieben, das heißt Hülle oder wie heißt dann Deutsch? Ich rede nicht so gut Deutsch und bitte, dass Sie verstehen mich, wie Sie kennen. Ich bin in meiner Beziehung mit einem türkischen Mädchen. Ja. Ich komme aus Bosnien. Ja. Und wir sind seit eineinhalb Jahren zusammen. Und wir haben vor heiraten und wir haben Eltern von meiner Freundin das mitgekriegt. Sie haben uns beide bedroht. Aha. Dass ihr Vater wird uns beide umbringen. Und die Begründung liegt wo? Und die Begründung liegt, dass bin ich Ausländer für Familie von meiner Freundin. Du bist ein Ausländer für die türkische Familie? Ja. Aber beide, wir sind in Deutschland. Jetzt erklär mal, du hast am Anfang gesagt, du liebst deine Schwiegermutter. Mit Fragezeichen, das wollte ich, das ist ein bisschen mit Absicht gewesen. Ja. Die Frau hat, ich habe mit Mutter von meiner Freundin gesprochen. Ja. Und das war eine, das wurde ich nie vergessen, wie hat sich... Welcher Umgang hat sie mit mir gehabt? Was hat sie gehabt? Einfach hat sie mir gesagt, das kommt nicht in Frage. Mhm. Du machst unsere Familie eine Schande. Ja. Du machst eine Sünde für unsere Familie. Und also ich glaube, das ist ein sprachliches Problem. Du hast kein gutes Verhältnis zu mir. Nein, kein gutes Verhältnis. Nein, das haben wir schon. Nein, das war jetzt verwirrend. Wir haben überhaupt keine Verhältnisse. Also, ich habe überhaupt keine Verhältnisse. Faktum ist, ihr wollt heiraten und die türkischen Schwiegereltern in Spee bedrohen euch und wollen, verbieten es euch quasi. Ja, ja, ja. Und ihr seid jetzt wirklich, wisst nicht, was ihr machen sollt. Ja. Und deine Frau, deine Freundin ist wahrscheinlich auch sehr verängstigt und sehr traurig. Sie auch, ich bin auch. Ja. Meine Freundin ist zweimal ohnmächtig geworden. Ja. Und ihr Vater weiß nicht, was hat er getan, aber... Lebt denn deine Freundin noch bei den Eltern? Nein, wir sind beide in München. Ah, Eltern sind 200 Kilometer von München entfernt. Was denkt ihr, wie es jetzt weitergehen soll? Wie wollt ihr darum habe ich dich angerufen. Ja. Vielleicht kannst du mich was beraten. Ich habe mich selbst versuchen zu helfen. Ich habe mit einem Pädagogen gesprochen. Mhm. Und er hat mir gesagt, wenn ich fühle mich bedroht, dann soll ich Polizei anrufen. Aber ich glaube nicht, das ist die einzige Lösung. Wenn ich tue das, dann kommt mehr Konflikt. Das glaube ich auch. Ich denke, das ist auch nicht... Das ist nicht richtig. Das ist nicht die Lösung. Ich finde auch. Und wir haben gedacht, wenn sie weitermachen wie jetzt, wir würden heiraten und dann müssen wir einfach abhauen von München, irgendwo in Deutschland, in meine Stadt und so. Mhm. Aber dann kommt auch Probleme zwischen uns. Das Probleme sind schon gekommen. Das ist nicht einfache Beziehung, wie habe ich mich vorgestellt. Mhm. Würde denn deine Freundin so einen großen Schritt mitmachen? Sie würde das machen. Sie würde es mitmachen. Sie liebt. Sie hat sich entschieden für das, aber sie weiß genau, wenn sie macht, das, was haben wir vor, das verliert ihre Familie. Ja. Würde sie ihre Familie für dich opfern? Ja, schon. Das schon. Schon. Sie würde das machen, aber ich gehe von meiner Seite, das finde ich das nicht in Ordnung, wenn bin ich mit deiner Frau im Ehe und wenn hat sie keine Beziehung mit ihrer Familie, das ist auch keine richtige Ehe. Nee, das ist keine richtige Ehe. Ja, das... Oder sagen wir mal, das ist eine richtige Ehe, aber das ist natürlich belastend. Andererseits ist es natürlich auch ganz falsch, wenn man eine Liebe oder eine Ehe zerstört, nur weil die Eltern Betonköpfe sind. Ja, ne? Und... sie haben uns einfach gezwungen und ihr Vater hat gesagt, wir müssen Schluss machen und fertig. Und wir haben versucht, Schluss machen. Ihr habt versucht, Schluss zu machen? Wir haben versucht, aber das ist zwei Tage gegangen und dann wieder. Daniel, ich weiß um die großen Schwierigkeiten in solchen Situationen. Und ich weiß, dass es da wirklich kulturelle Eigenarten gibt, die mir... die mir absolut nicht zugänglich sind und wo mir auch wirklich der Kragen platzt, wenn ich das höre. Ja. Ich bin natürlich immer dafür, dass wenn man sich liebt und wenn das noch so problematisch ist, dass man diese Liebe lebt und durchzieht. Ich weiß, welche Probleme ihr habt. Deswegen möchte ich, da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, dich auch bitten, am Telefon zu bleiben. Ja. Und dass du auch nochmal ein bisschen ausführlicher und in Ruhe mit unserem Psychologen redest. Ja, ich habe das versucht und ich habe dir gesagt, was haben sie mir gesagt, ich soll zur Polizei gehen. Nein, das sagt unser Psychologe dir nicht. Da kannst du sicher sein. Meine Meinung ist, dass die Liebe das Wichtigste ist. Meine Meinung ist auch. Und ja. Wir wollen eine Ehe aufbauen, wir wollen Familie aufbauen, aber einfach, wir sind bedroht. Ja. Daniel, bleib mal bitte am Apparat. Okay. Und wir verbinden dich mal zu dem Peter. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Gut, tschüss, danke. Daniel. Ciao. Ciao. Jetzt ist noch die Käthe dran, 22 Jahre, hallo. Ja, hallo, hier ist Käthe aus Hamburg. Und ja. Ja, ich habe auch eine ganz gruselige Schwiegermutter eigentlich. Eine gruselige? Ja, eine ganz schön gruselige. Also ich war, man muss dazu sagen, ich habe mit 15 habe ich meinen Freund kennengelernt, aber 22. Ja. Das passte ihr schon mal gar nicht. Und mit 16 war ich dann auch noch schwanger und mit 17 kam das erste Kind. Mhm. Und dann fing der Terror eigentlich erst richtig an. Und daraufhin hat sie ja so mir jahrelang eigentlich Angst gemacht und hat meinen Partner unwahrscheinlich unter Druck gesetzt. Hast du mit deinem Partner zusammen gelebt? Ja, wir sind dann zusammengezogen, ja. Als ich dann schwanger war. Wie hat sie euch oder deinen Partner unter Druck gesetzt? Ja, also sie hat ständig wieder auf ihn eingeredet. Also er konnte da eigentlich gar nicht hinfahren, ohne dass er von allen Seiten vollgelabert wurde. Mhm. Trenn dich von ihr, was willst du mit ihr, sie ist viel zu jung, bla bla bla. Ja. Also sie hat nicht locker gelassen und hat immer wieder intrigiert. Immer wieder, über Jahre hinweg. Ne? Bis heute? Ja, und irgendwann mal kam also die Kehrtwende, da stand dann das zweite Kind ins Haus und ja. Wir haben uns dieses Kind unwahrscheinlich gewünscht, also es war halt eine ganz andere Situation. Ja. Und da habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Das will ich jetzt nicht mehr, also ich war halt mit 17 nicht in der Lage, mich zu wehren. Mhm. Und die Probleme waren sowieso so groß, erstes Kind und viel zu früh. Und klar, ja. Ich konnte mich gegen sie nicht zu Wehr setzen. Ja. Und aber dann ist irgendwas passiert. Ja, dann kam das zweite Kind, da war ich dann schon knapp 20 und da habe ich gesagt, so jetzt will ich das nicht mehr. Und da hatte ich ein paar Erfahrungen gemacht. Ja. Und wir sind dann zu ihr hingefahren und haben gesagt, also ich bin wieder schwanger und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, und wenn du mich weiter tyrannisierst, dann wirst du dieses Kind nie kennenlernen. Sehr richtig. Also das war halt eben so eine Schutzreaktion von mir, ja. Weil ich die Schwangerschaft einfach auch schön erleben wollte. Ja, und hat sie das hingenommen, geschluckt? Nein, gar nicht. Also daraufhin hat sie dann weiterhin versucht, Druck zu machen. Es entstand ein Riesenstreit und ich bin dann weggefahren. Mein Freund kam dann noch hinterhergefahren. Und dafür war für mich eigentlich das Thema beendet. Wir haben uns die ganze Schwangerschaft über nicht gesehen. Und ich habe gesagt, der erste Schritt muss jetzt irgendwie von ihr kommen. Ich bin ja. bereit, mich mit ihr zusammenzusetzen und zu reden und das zu klären. Ja. Naja, und dann kam sie auch, also das war kurz vor der Geburt unseres zweiten Kindes. Und wir haben dann geredet und ich habe ihr gesagt, also so geht das nicht. Und wenn sie mich nicht akzeptieren würde, dann kann sie auch nicht meine Kinder sehen. Ja. Und sie hat dann irgendwann mal Ruhe gelassen. Mhm. Und in dieser Ruhe habe ich irgendwie festgestellt, wie schwach sie ist. Mhm. Und wie lächerlich eigentlich in mhm. ihrer ganzen Art. Und mhm. kann sie jetzt, wenn ich so ihr Leben betrachte, und das möchte ich irgendwie auch so allen jungen Mädchen wie mir jetzt sagen, dass wenn man oft das Leben der Schwiegermütter betrachtet, dann weiß man, warum sie sich so verhalten. Mhm. Weil sie selbst immer unter Druck gesetzt wurden. Und also du kannst sie jetzt mehr oder weniger ertragen, sage ich jetzt mal. Oder sie so nehmen, wie sie ist. Genau. So ist das. Und sie setzt dir oder euch auch nicht mehr so sehr viel zu. Nein, weil ich auch gelernt habe, die ganze Geschichte umzudrehen. Also sie weiß jetzt, ohne mich kann sie nicht. Ja. Und das habe ich ihr klar gemacht. Ja. Mein Partner steht zu mir und zu unseren Kindern. Und wenn sie also weiterhin der Meinung ist, sie tyrannisiert mich, dann lernt sie eben halt die andere Seite kennen. Ne? Und es ist auch so, dass du im Moment gar nicht mehr so leidest unter ihr. Nee, gar nicht gar mehr. Nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr schade für sie, dass sie so, ja. dass sie eigentlich in der Situation ja. ist. Also ich finde es fast inzwischen lächerlich. Das war Käthe. Und Käthe hat den Dreh irgendwie hingekriegt. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss, Käthe. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das waren die Schwiegermütter. Eigentlich, wenn man so jetzt Resümee zieht, nicht so doll, ne, für die Schwiegermütter. Eine gute Geschichte, ne? Ich glaube eine. Heikel. Also, in der Technik, heute Nacht bei Petra Poster-Remschak, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht sehen und hören wir uns hoffentlich wieder. Da haben wir eine offene Sendung. Das heißt, ne, zu allen Themen könnt ihr hier anrufen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Ciao.